Als sie sich am nächsten Morgen bei Tagesgrauen erhoben, sagte der Junge ohne Namen zu Jor: »Ich fahre heute nicht mehr mit dir in die Grube Minrut ein. Willst du mich verlassen?« Der Junge nickte. »Ich will gehen und das Wasser des Lebens suchen. Hast du das Bild gefunden, das dich führen wird?« »Ja.« »Willst du es mir zeigen?« Der Junge nickte abermals. Beide gingen hinaus in den Schnee, wo das Bild lag. Der Junge sah es an, aber Jor richtete seine blinden Augen auf das Gesicht des Jungen, als blicke er durch ihn hindurch in eine weite Ferne. Er schien lange auf etwas hinzuhorchen. Endlich nickte er. »Nimm es mit und verliere es nicht. Wenn du es verlierst oder wenn es zerstört wird, dann ist für dich alles zu Ende. Denn in Phantasien bleibt dir nun nichts mehr. Du weißt, was das heißt.« Der Junge, der keinen Namen mehr hatte, stand mit gesenktem Kopf und schwieg eine Weile. Dann sagte er ebenso leise: »Danke, Jor, für das, was du mich gelehrt hast.« Sie gaben sich die Hände. »Du warst ein guter Bergknappe und hast fleißig gearbeitet.« Damit wandte Jor sich ab und ging auf den Schacht der Grube Minrut zu. Ohne sich noch einmal umzudrehen, stieg er in den Förderkorb und fuhr in die Tiefe.